WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Heute Nacht gibt es ein Thema, haben wir ein festes Thema. Und das Thema heißt, das habe ich aus Liebe getan. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel wegen einer großen Liebe ein großes Opfer gebracht haben. Oder die vielleicht eine Straftat begangen haben wegen der großen Liebe. Ja, oder die sich vielleicht auch wirklich zum Vollidioten gemacht haben. Das passiert ja bisweilen, wenn man sehr verliebt ist. Also was habt ihr schon Ungewöhnliches, Wahnsinniges, Skurriles aus Liebe getan? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer, die erste Anruferin ist Luisa. Luisa ist 20. Guten Morgen, Luisa. Guten Morgen. Hallo Luisa. Jetzt bin ich ganz gespannt, was du aus Liebe schon getan hast. Also ich habe damals abgetrieben. Oh. Und das war aus Liebe, weil er war meine große Liebe. Ja, wie alt warst du? Ich war 15. Ja, und er? Er war 17. Erzähl mal, wie hat er sich denn dann geäußert, als er erfahren hat, dass du schwanger bist? Er hat mich nicht gefreut. Er war auch sehr enttäuscht quasi von mir, was eigentlich gar nicht sein kann, weil eigentlich gerade das bei beiden Seiten die Schuld zu geben, aber er hat es halt nicht so gesehen. Er hat mich quasi dann schon gleich so unter Druck gesetzt, nee, das geht nicht, wir sind beide noch jung, wie soll ich dir denn das Kind quasi bezahlen oder so den Unterhalt und alles, kostet ja alles. Mhm. Und dann habe ich schon gemerkt, da gibt es kein Vorbei und ich war halt eben total verliebt in ihn und er meinte dann so, dass eine Abtreibung das Beste wäre für uns alle. Mhm. Und er hat mir auch eingeredet, du wirst dann sonst gar nicht mehr klarkommen mit deinem Leben und du wirst eingehen in dieser, naja. Hat er dir denn auch angedroht, wenn du nicht abtreibst, dann verlasse ich dich? Genau. Ja. Hat er so klar gesagt? Ja. Ja. Aber es war für mich sehr schlimm, weil ich halt für ihn, für mich war er sehr wichtig in meinem Leben. Wenn du damals so ganz für dich, wenn dein Herz hätte entscheiden können, was hättest du getan? Ich hätte mich schon für das Kind entschieden. Mhm. Gerade weil meine Kindheit nicht so toll war, ja. Hätte ich dann, klar, mit diesem Alter ist noch gar nichts entschieden, von wegen, dass man es schafft oder so, aber ja. Ich hätte mit diesem Kind halt alles besser machen wollen, was in meiner Kindheit nicht so toll war. Mhm. Wart ihr denn dann auch bei einer Beratungsstelle gemeinsam? Ja, mussten wir ja. Also er war mit dabei, das fand ich schon toll, aber für ihn, obwohl die Frau da schon dafür plädiert hat, dass ich es bekomme, weil es ja alles Möglichkeiten gäbe, so zum Beispiel Mutter-Kind-Heim und alles. Mhm. Und er war trotzdem nicht zu überzeugen. Hast du denn am Anfang das zu ihm auch so klar gesagt, ich möchte das Kind haben? Nein. Nein, nicht mal das. Hast du dich getraut? Ich habe mich nicht getraut, richtig. Mhm. Einfach, weil ich dachte, dann ist er ja gleich weg. Mhm. Das heißt, der hat deine inneren Kämpfe gar nicht so mitbekommen. Nein, also er war auch gar nicht dabei, als das so richtig zur Sache ging, also als es dann der Termin war. Mhm. Dann hat er dich nicht begleitet? Nein. Nein. War ja auch Schule eigentlich und war gut, da habe ich mir selber dann eingeredet, er kann ja gar nicht dabei sein, die soll dann auch, er muss ja in die Schule. Ja gut, aber dafür kann man dann wirklich mal ein paar Stunden frei machen für so einen wichtigen Termin. Ist das ambulant gemacht worden oder warst du einen Tag im Krankenhaus? Nee, es war ambulant. Ja. Und danach dann, nachdem du dann nach Hause gekommen bist nach dem Eingriff, wie hat er sich dann danach verhalten? Also erst war er wirklich für mich da, das fand ich wirklich erstaunlich und ich dachte, ja, ist super, wie er damit umgeht quasi, auch mit mir und ich fand das richtig klasse, aber dann nach einer Woche war er dann weg. Ach, er war das heißt, du hast ihm seinen Wunsch quasi erfüllt und dann hat er dich trotzdem nach einer Woche schon fallen lassen? Genau. Wie hast du dich denn da dann nach dieser Woche gefühlt? Du hast etwas getan, was du eigentlich nicht tun wolltest. Du hast dein Kind abgetrieben und dann verlässt dich der Mann, den du so geliebt hast und für den du das eigentlich getan hast. Der verlässt dich auch noch nach einer Woche. Wie hast du dich da gefühlt? Ich habe mich im Stich gelassen gefühlt. Ich habe richtig viel geweint, also nach einer Trennung sowieso. Aber auch, dass das Kind weg war, sage ich jetzt meine Hoffnung, vielleicht eine Beziehung zu halten, nicht, aber sein Stück irgendwo in mir zu tragen, war nicht mehr. Mhm. Und ich hatte dann wirklich lange Zeit Selbstmordgedanken, weil ich einfach, ich kam damit nicht mehr klar. Ich hatte total Schlafstörungen. In der Schule bin ich richtig doll schlecht geworden. Mhm. Meine Eltern wussten von dem Ganzen aber auch gar nichts. Ich habe quasi auch damals die Unterschrift gefälscht. Warum hast du deine Eltern nicht auch schon im Vorfeld mit einbezogen? Weil ich Angst hatte, weil ich eine sehr strenge Erziehung hatte. Dass sowas wie eine Schwangerschaft zum Beispiel... Ich verstehe, das wäre eine Katastrophe gewesen dann für deine Eltern. Die haben das dann nur hinterher erfahren, oder? Nein, wissen das heute noch nicht. Die wissen das bis heute nicht. Es gab damals keine vertraute Person, also als du noch schwanger warst, mit der du ganz offen so über dein Herz gesprochen hast, was in dir vorgeht? Nein. Du hast das alles dann mit dir selbst ausgemacht? Richtig. Nochmal... Wir gehen noch mal ein bisschen weiter zurück. Wie ist es zu dieser Schwangerschaft gekommen? Wusstet ihr nicht richtig, wie man verhütet? Wart ihr nachlässig? Wie kam das? Ja, es war ja die Nachlässigkeit, auch die Unwissenheit, dass es man nach dem ersten Mal, es war unser erstes Mal, also für ihn nicht, aber für mich. Und ich wollte mir auch gleich die Pille holen, also naja, gleich nicht, aber haben wir dann gesagt, okay, ich gehe dann bald zum Arzt. Und dann beim Arzt, dann ist ja auch eigentlich nicht normal, aber als er mich dann gefragt hat, ja, wie es sonst so ist, dann hat er dann Ultraschall gemacht, dann hat er gesagt, dass ich schwanger bin. Ach du liebe Zeit, das heißt, du bist quasi vom ersten Sex gleich schwanger geworden? Ja. Wie lange, du hast gerade gesagt, dass es dir danach dann verständlicherweise sehr schlecht ging. Wie lange hat es gedauert, bis du dich so einigermaßen gefangen hast? Also jetzt nach dem Abbruch. Es hat schon über ein halbes Jahr gedauert. Ich weiß hier aus der Sendung, dass mir schon viele Frauen Geschichten erzählt haben, die jahrelang damit nicht klar kamen, dass sie abgetrieben haben, weil sie eigentlich nicht abtreiben wollten. Nun sind 5 Jahre vergangen. Wie siehst du es heute? Also heute sehe ich das natürlich anders. Ich hätte es trotzdem bekommen wollen, immer noch. Ich bin immer noch sehr traurig darüber. Ich denke halt oft an das Kind, wie es jetzt ist und was es jetzt machen würde. Ich bin jetzt trotzdem Mutter schon. Das ist so ein gutes Beispiel, was du jetzt gebracht hast, wo wirklich die Grenzen weit überschritten wurden, was man aus Liebe tun darf. Man darf nicht alles aus Liebe tun. Man muss immer sich selbst sehen und seine eigene Einstellung und man darf nicht immer alles für einen anderen tun, auf keinen Fall. Das ist aber mein jahrelanges Problem schon damals mit 13 oder so habe, ist, ich sehe mal den anderen Menschen und bei mir kann man ganz schnell auf das schlechte Gewissen kommen und dann mache ich nicht alles, aber damals war es ja dann wirklich alles. Gut, du warst auch sehr jung noch. Insofern kann man das sehr gut verstehen und auch entschuldigen, dass du dich damals so verhalten hast. Du hattest Angst, die Eltern waren streng und du standst unter Druck. Was hast du jetzt aus dieser Geschichte für dich und dein Leben gelernt? Trotzdem nicht viel habe ich nicht gelernt. Also ich bin immer noch gegenüber Menschen so, dass ich mehr für den Menschen mache als für mich. Aber was jetzt halt aus der Geschichte ich mir richtig genommen habe, also ich bin ja dann nochmal schwanger geworden mit 18, auch ungeplant, aber okay. Ich habe dann mir trotzdem den Mut genommen und habe es mir selber gesagt, wenn ich jetzt nochmal in die Situation komme, dass mich der Vater des Kindes zur Abtreibung zwingt. Wollte der, im zweiten Fall, wollte der Vater das denn da wieder? Nein. Also das stand gar nicht im Raum. Ja. Er hat sich auch anfangs gefreut, wo ich auch total froh und total glücklich war. Aber du hättest, wenn er auch wieder gesagt hätte, abtreiben, dann hättest du gesagt, nein, diesmal nicht. Das entscheide ich jetzt alleine. Genau. Ja, Lisa, dann danke ich dir für deinen Anruf. Freue mich, dass du hier wieder Mutter geworden bist und ich hoffe, dass dein Kind wohl auf ist und proppe gesund ist. Das ist sehr gut. Liebe Lisa, dann wünsche ich dir alles Gute von Herzen und ja, pass auf, so in Zukunft lass dich nicht zu sehr überrumpeln von den Männern. Ja, ne? Danke schön. Alles Gute. Tschüss, Lisa. Danke. Ciao. 0800 220 50 50, unser Thema heute Nacht. Das habe ich aus Liebe getan und ich frage euch, was habt ihr schon alles aus Liebe getan? Jeder von uns hat schon irgendetwas Ungewöhnliches oder vielleicht auch ein bisschen Beklopptes oder vielleicht sogar sehr Beklopptes getan aus Liebe. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann sehr gerne 0800 220 50 50 oder ihr mailt domian@wdr.de. Hier ist die Irene. Irene ist 51. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Irene, ich freue mich, dass du da bist. So, und du kannst mir und wirst mir erzählen, was du aus Liebe getan hast. Ja, ich habe aus Liebe Verträge unterschrieben. Nochmal, du hast aus Bürgschaften. Liebe Verträge unterschrieben? Ja, Bürgschaften. Bürgschaften. Und dafür war ich 8 Monate eingesperrt. Ach, du lieber Gott. Du warst im Gefängnis. Ja. Bitte? Du warst im Gefängnis. Ja. Ja. Für wen hast du die Bürgschaften unterschrieben? Für meinen Ex-Mann. War der da schon dein Ex-Mann? Nee, da war noch mein Mann. Ja. Erzähl mal genau, um was ging es da in diesen Bürgschaften? Also es war so, wir haben erst ein Haus gekauft. Und es ist dann gut gegangen und dann Autos und Möbel. Und ich muss voraussagen, er war Schweizer, ich Deutsche. Und ich habe das unterschrieben aus Liebe. Warum musstest du das überhaupt unterschreiben? War er nicht finanziell potent genug oder wie kam das? Doch, er hat immer gesagt, er zahlt es und er macht es und das ist auch gut gegangen. Um wie viel Geld ging es denn da? Es ist nicht gut gegangen. Bitte? Es ist dann nicht mehr gut gegangen. Ja, um wie viel Geld ging es denn da? 124.000 Euro. Oh, war ja, 124.000 Euro. Wann ist die Sache denn gekippt, als du merktest, jetzt ist man auf meine Bürgschaft angewiesen? Was war da passiert? Also es war so, er hat dann nicht mehr bezahlt. Und dann sollte ich zahlen. Also für die diversen Sachen, fürs Haus, für die Möbel, genau. für all die Luxussachen. In dem und Haus habt ihr gemeinsam gewohnt. Ich konnte auch dann die ganzen Sachen nicht mehr zahlen. Und dann bin ich verurteilt worden wegen Betrug. Ich habe dich nicht verstanden. Dann bist du was? Verurteilt worden wegen Betruges. Genau. Weil du das eben, du hast das verbürgt, aber du konntest das nicht zahlen. Genau. Und dann geht man ins Kittchen. Ja, dann ist Gerichtsverhandlung gekommen. Er ist ja nicht gekommen. Und wie ist die ganze Sache dann für dich? Du warst dann, wie du es gerade gesagt hast, im Knast. Und danach, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also das war so, ich bin dann ins Knast gekommen. Mhm. Also ich bin für 12 Monate verurteilt worden. Ich habe dann 2 Drittel bekommen, 8 Monate. Mhm. Ich habe meine Wohnung verloren, ich habe mein Kind verloren, das ist gemein. Und das Beste war, ich war im Knast. Er hat mir dann noch eine Karte geschrieben, ich habe geheiratet in Las Vegas. Na super, er hat geheiratet in Las Vegas. Na toll. Genau. So, jetzt bist du aber irgendwann rausgekommen und hattest die Schulden dann immer noch am Hals, oder? Ja, die habe ich jetzt immer noch am Hals. Die hast du jetzt immer noch am Hals. Wie lange liegt das Ganze jetzt schon zurück? Das sind jetzt 12 Monate. Ach so, so frisch noch. Ja, ja. Also bist seit 12 Monaten aus dem Knast raus? Genau. Und hast 120.000 Euro? 24.000 Euro Schulden. Und die musst du jetzt dein ganzes Leben lang abbezahlen? Ja, genau. Weil es ist ja so, Schweiz und Deutschland ist grenzüberschreitendes Verfahren. Mhm. Also ihm kümmert es nicht an Kiel fahren. Mhm. Er ist mittlerweile dein Ex-Mann, er hat sich vom Acker gemacht und es gibt keine Möglichkeit, dass man ihn auch noch zur Verantwortung ziehen kann, weil durch deine Unterschrift der Bürgschaft ist alles auf dich dann übergegangen quasi. Genau. Hast du denn das Haus wenigstens noch? Nee, ist versteigert worden. Das Versteigerung. Und trotz Versteigerung und allem sind immer noch so viele Schulden übrig geblieben. Genau. Das hast du gemacht, weil du diesen Mann so sehr geliebt hast. Bitte? Ich sag, das hast du gemacht, weil du diesen Mann so sehr geliebt hast. Geliebt und vertraut, ja. Hast du dir damals so ein... War dir das klar, was du da tust, indem du das unterschrieben hast? War dir die Tragweite bewusst? Nein. Nicht? Nein. Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen gewesen? Was? Bitte? Ich hab nicht verstanden. Ja, die Leitung ist wirklich extrem schlecht. Wie lange warst du mit diesem Mann zusammen gewesen? 15 Jahre. 15 Jahre und dann tut der dir sowas an. Das ist ja unfassbar. Das ist unfassbar. Irene, wir brechen es mal ab, weil die Leitung wirklich... Und ich denke mal, er sucht sich ja ältere Frauen. Mhm. Er ist auch wieder ältere Frau, die ist 12 Jahre älter. Achso, wie alt ist... Du bist 51 und wie alt ist er? 50. Ja gut, dann ist das ja kein großer Unterschied. In eurem Fall jetzt, das ist kein großer Unterschied. Nee. Irene, wir brechen es mal ab, weil die Leitung wirklich sehr anstrengend ist. Du verstehst mich nicht richtig, ich verstehe dich auch nur schwerlich. Aber wir haben den Fall verstanden. Es tut mir sehr leid, dass du in so eine Situation gekommen bist und da lange für büßen wirst müssen für. Ja. Hast du eine Abschlussfrage noch? Bist du denn berufstätig und hast du ein entsprechendes Einkommen, dass du das so abstottern kannst? Nee. Ich lebe jetzt von Hartz IV. Ja, danke. Und ich bin Krankenschwester. Und ich habe Bewerbung geschrieben und alles. Leisten noch die Vorbestraft. Ja. Dann wäre es ja vielleicht ratsam, dass du Privatinsolvenz einleitest. Liebe Irene, wir rufen dich gleich nochmal an, damit ich dich jetzt hier nicht so schnell einfach verabschiede. Und vielleicht kann man das eine oder andere im Hintergrund noch klären. Einverstanden? Ja, danke schön. Sehr gerne. Wir melden uns gleich nochmal, Irene. Tschüss, ciao. War ein bisschen anstrengend, ne? Die Irene zu verstehen. Ist manchmal so, je nach Handyvertrag oder wer der Anbieter ist. Hier ist Anne. Anne ist 66. Guten Morgen, Anne. Ja, guten Morgen. Hallo, Anne. Ich will erst mal sagen, was Liebe eigentlich für ein umsponnenes Wort ist. Ja, wie man das eigentlich alles auslegen kann, ja. Ich habe aus Liebe das gemacht, ich habe aus Liebe. Am einfachsten ist für mich ja noch zu sagen, ich liebe dich und im Grunde genommen denke ich was ganz anderes, ja. Mhm. Soweit die theoretische Einleitung. Jetzt komme ich zu meinem Fall, ja? Ja, genau. Also, mein Mann ist vor 4 Jahren gestorben. Ja. Der hatte einen Tumor am Hals gehabt. Mhm. Und ist dann, den habe ich also 9 Wochen Tag und Nacht und nicht nur halbstündig, sondern alle Minuten gepflegt. Mhm. Und das konnte ich eigentlich nur machen, weil ich ihn so geliebt habe, oder ich wusste auch, dass er mich so geliebt hat. Also ich wollte ihm eigentlich auch das zurückgeben, was er in seinem Leben für mich getan hat. Wie viele Jahre habt ihr gemeinsam verbracht? 36. Oh ja, das ist natürlich sehr lang. So, und jetzt kam der Punkt, ich habe ihn auch gespritzt, der hatte ja sehr große Schmerzen gehabt und alles, und der wurde künstlich ernährt und was alles war. Und die Spritzen, die Morphiumspritzen, die hatte ich also parat gehabt. Und das war eine Situation, wo ich ihm gewünscht hätte, dass er stirbt, und gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, dass ich so denke. Dann habe ich diese Morphiumspritzen ja da gehabt. Und da sagte ein Bekannter von mir, gib ihm jetzt 5 Spritzen und dann schläft er ein. Und das habe ich nicht geschafft. Und plötzlich habe ich das Problem dann gehabt, ja, so gut geliebt haben kann ich ihn ja nicht. Sonst hätte ich ihm ja mindestens 5 Wochen von diesem Leid hätte ich ja ihm erspart. Und da bin ich also auch nie drüber gekommen, denn so wie er gelegen hat und im Endeffekt so verendet ist, ganz schlimm, immer weniger, aber immer noch bei vollem Bewusstsein. Und die Tatsache ist, ich sage immer, ob ein Tier stirbt oder was, warum kann man dann, warum habe ich dann nicht, ich hatte es in der Hand gehabt und hätte ihm so viel erspart. Also du machst hier quasi einen Vorwurf, dass du keine aktive Sterbehilfe geleistet hast. Ja. Ja. Ja, und da kann ja eigentlich, und da frage ich mich, ob Liebe nicht auch Egoismus ist, ja, dass man was tut aus Liebe und im Grunde genommen dadurch also eigentlich nur noch einen Vorteil hat. Aber ich habe bis heute nicht verstanden, ich hätte ja im Grunde genommen durch diese Sterbehilfe ihm viel erspart und was Gutes getan. Und wenn man aus Liebe doch etwas Gutes tut, ja, dann ist das gerechtfertigt für mich, dass es Liebe ist. Das sehe ich auch so, Anne. Andererseits stand dem gegenüber natürlich die große Hemmung, dass du den Mann und den Menschen, den du vielleicht am meisten geliebt hast in deinem Leben, dass du ihn tötest. Auch wenn er so gelitten hat. Ich glaube, da ist einfach so eine Hemmung da, dass man das dann tut. Hattet ihr denn früher mal über so einen Fall gesprochen und habt euch darüber ausgetauscht? Ja, ja, das ist für mich ein großes Thema gewesen und ist auch jetzt ganz fürchterlich bei mir. Wir hatten also gesagt gehabt, ich hatte aber jemand, der mir geholfen hätte, wenn sowas passiert wäre. Er selbst hat zu mir gesagt, er könnte das nicht machen. Ja, hat er denn da war aber noch gar keine Thema davon, dass er so lange leidet. Ja, der war ja schon anderthalb. Hat er denn mal irgendwann zu dir gesagt, als er noch klar sprechen konnte, wenn es zu schlimm wird, dann erlöse mich? Na, das hat er nicht direkt gesagt, ja. Weil ich immer gesagt habe, ich weiß jemand, der das macht für mich. Und da sagt er, ich weiß nicht, ob ich das bei dir kann. Ja. Also wir haben sehr oft über den Tod gesprochen und so wird, aber höre ich daraus, dass du dir auch nicht so ganz sicher warst, ob er das wollte? Das weiß ich nicht, ja. Ja gut, denn aber wir hatten eine Verfügung gehabt über keine lebensverlängernden Maßnahmen, auch per Notar. Und plötzlich, dann ist ihm ja auch noch das Auge entfernt worden, er konnte also nicht mehr sehen, er konnte nicht mehr. Und auf einmal hat er dann aufgrund der Aussprache meiner Tochter hat er gesagt, ich mach doch die künstliche Ernährung. Und aber, da war ich also sehr erstaunt. Ja, aber Anne, dann ist es doch völlig richtig, wie du dich verhalten hast. Dein Mann hat es nicht explizit gewünscht. Ja, im Vorfeld. Und er hat es auch während seiner schweren Erkrankung, hat er diesen Wunsch nicht an dich herangetragen. Dann finde ich es richtig, wie du dich verhalten hast. Anders wäre es, wenn er dich darum noch bei klarem Verstand gebeten hätte. Dann wäre der Konflikt noch dramatischer für dich gewesen. Ach so, ja. Ja, ich lege das jetzt so aus, dass meine Liebe also nur darin bestanden hat, dass ich den jetzt nur gepflegt habe. Was eine große Leistung ist, wenn man einen schwerstkranken Menschen bis zum Schluss pflegt, ist das eine große Liebesleistung. die er sicherlich wahrgenommen hat und die er dir hoch angerechnet hat, da bin ich ganz sicher. Ja, ja. Dass du den letzten Schritt nicht unternommen hast, so wie du den Fall jetzt geschildert hast, finde ich auch richtig. Obwohl ich ein Befürworter solcher Maßnahmen unter gewissen Umständen bin, aber in dem Fall finde ich das richtig. Es ist nicht von ihm gewünscht worden, denn dann darf man das auch nicht machen. Ja. Ja, ja. Ja, es ist nur so, dass ich da immer wieder drüber nachgedacht habe. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ich das dann einfach nicht gemacht habe. Ich habe mir bis zuletzt das Morphium gespritzt und war er denn in den letzten Tagen oder in der letzten Woche, war er da noch bei klarem Verstand? Ja. Konnte er noch sprechen? Nein, der hatte ja diese Kanüle liegen gehabt, die ich da alle Minute absaugen musste. Der konnte ja überhaupt nicht mehr, also der konnte ja gar nicht mehr sprechen. Als das dann, ja, gut, ich weiß auch nicht, aber vielleicht hätte er mir auch gesagt, wenn er es gekonnt hätte. Der hat das ja gesehen, er hat ja alles pünktlich, er hat auch alles mitgekriegt, wie viel Morphium ich ihm gespritzt habe, ja. Aber immerhin hat er ja nochmal die künstliche Ernährung, dem hat er ja zugestimmt. Ja, das ist ja ein Wunder. Also so, das heißt ja auch, dass er in gewisser Weise doch noch am Leben hing und noch gekämpft hat. Und das ist ja auch ein Zeichen, was man respektieren muss, vielleicht auch ein Zeichen in der Richtung, dass er keine aktive Sterbehilfe haben wollte. Ja, ja. Ja, also brauche ich mir im Grunde genommen, ja. Ich finde, dass du dir da kein schlechtes Gewissen einreden musst. Ich glaube, du hast das Richtige getan und du hast das getan, was eine liebende Frau in der schweren Situation mit ihrem Mann macht. Ich finde, es ist sehr richtig, was du gemacht hast. Ja. Ja, das ist natürlich teuer. Ich sage ja immer nur mit diesem Wort da, oder was dein Thema da aus Liebe gemacht. Naja gut, ich habe also so viel jetzt aufgeschrieben zur Liebe, was da alles gibt. Und deshalb, man sollte das nicht so leichtfertig, dieses Wort in den Mund nehmen, da Liebe. Ne? Da gebe ich dir völlig recht, Anne. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, bis dann. Und für deine Geschichte. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Danke. Tschüss. Das habe ich aus Liebe getan, ist unser Thema und ich bin gespannt, was uns jetzt der Dirk erzählen wird. 55, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Dirk. Ja, was hast du aus Thema, Liebe? Aus Liebe ist eine etwas verrückte Geschichte. Die ereignete sich 1974. Ich hatte damals eine Freundin, die heute auch meine Frau ist. Und die wurde zur Krankenschwester ausgebildet in einem kleinen Krankenhaus, das geführt wurde von den Steiler Schwestern. Das ist eine Ordensgemeinschaft. Und dort waren eigentlich im Schwesternwohnheim Herrenbesuche verboten. Und wir haben uns trotz alledem in dieses Heim also reingeschlichen. Also wer sind wir? Ihr beide, deine Freundin und du? Meine Freundin und ich, genau, haben ja. das Heim reingeschlichen. Ja. Und haben die Zeit vergessen. Und um 22 Uhr wurden die Türen abgeschlossen und wir mussten dann also durch den Keller, durchs Fenster aussteigen. Ach so, ich dachte, du wärst gefangen. Nein, ja, ich war in dem Moment erstmal gefangen. Ich kam aus dem Ding nicht raus. Und es hat fürchterlich geregnet und ich hatte einen Fußweg von 11-12 Kilometern vor mir gehabt. Und dann habe ich zu meiner Freundin, damaligen Freundin gesagt, du, den Weg mache ich nicht. Ich sage, ich gehe jetzt in die Ambulanz. Sag einfach, ich habe Blinddarmschmerzen, lass mich da über Nacht aufnehmen und am nächsten Morgen lasse ich mich dann also wieder entlassen, weil ich ja keine Schmerzen hatte. Ja, ja. Sie mit Ängsten hat dem dann zugestimmt und wir sind dann in die Ambulanz. Ich wurde aufgenommen, ich wurde untersucht und am nächsten Morgen kam also dann der Stationsarzt und untersuchte mich nochmal, klopfte mir hinten auf den Rücken. Ich musste die Beine anziehen, schnappen lassen und ich wurde gefragt, ob das noch alles wehtut, was mir natürlich in der Nacht natürlich wehgetan hat, obwohl es nicht wehtat. Ja. Mir tat es also nicht mehr weh und dann sagte er so ganz lapidar, ach Junge, weißt du was, Freund von Schwester Beate, morgen früh um 8 Uhr bist du dran, ist eine chronische Blinddarmentzündung, dann hast du das Ding los, hast du nie wieder Ärger damit. Ach du lieber Himmel. Gesagt, getan. Jetzt hatte ich natürlich noch die Möglichkeit zu sagen, allerdings mit 15, 16 macht man das nicht. So alt warst du ungefähr, ne? In der Zeit. Ja, so alt war ich zu dem Zeitpunkt. Ja, und da habe ich gesagt, okay, also lassen wir machen. Nein. Ja, doch, hab den Blinddarm mir rausnehmen lassen. Nein, du hast den Blinddarm mir rausnehmen lassen, obwohl du gar nichts hattest. Für deine, genau für deine Liebste. Ja, genau, für meine Liebste. Das ist ja unfassbar. Den Blinddarm rausnehmen lassen. Und hat natürlich auch noch einen guten Effekt gehabt. Ich habe dadurch eine Woche ziemlich dichten Kontakt zu ihr gehabt. Weil aber zu jeder Pause und zu jeder freien Minute war sie natürlich bei mir im Krankenhaus. Mann, das ist ja ein tolles Ding. Ja. Das ist ja eine tolle Geschichte. Und damals waren die Blinddarmoperationen ja noch ein bisschen aufwendiger als heute. Das war eine richtige OP und man musste eine Woche ungefähr im Krankenhaus liegen und es tat weh. Genau und ja, genau das. Das ist ja. Wieso bist du nicht stiften gegangen? Ich wäre abgehauen. Ach, ich hatte gar keine Angst. Also A, habe ich auch heute noch ein unerschütterliches Vertrauen in unsere Ärzte. Sollte man, glaube ich, auch haben. Man sollte natürlich viele Dinge nachfragen und hinterfragen, aber ich vertraue den Ärzten und dieser Zunft trotzdem, sodass ich eigentlich sicher war, dass mir nichts passieren konnte. Ach so, ich dachte, das wäre als Ironie, weil die haben ja eine Fehldiagnose. Haben ja eine Fehldiagnose gestellt. Du warst ja nicht chronisch krank. Ja, natürlich, klar. Das ist schon richtig. Da haben sie ja eigentlich nicht. Eine chronische Krankheit war da sicherlich drin. Ich habe schon mal Ziehen im Blinddarm gehabt, aber alles nicht so, dass ich jetzt hätte sagen müssen, ich muss deswegen ins Krankenhaus. Und wie gesagt, das war 1974. Noch eine Frage zum Krankenhaus. Ja? Haben die hinterher irgendetwas gesagt? Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, wenn man einen gesunden Blinddarm rausschneidet oder ein chronischer Entzündung, das kann man ja sehen. Gar nicht. Die sind zu den Visiten gekommen, begrüßten mich dann immer mit Freund von Schwester Beate und das war's eigentlich. Und ich denke mal, der damalige Stationsarzt hatte auch immer ein suffisantes Lächeln im Gesicht. Ich denke, der wird es wohl gemerkt haben. Kannst aber nicht bestätigen. Also, der wird vielleicht gemerkt haben, dass ihr da so rumtuchtelt, aber der wird nicht die Dramatik der Situation begriffen haben. Nee, das sicherlich nicht. Nee. Aber der wird sicherlich begriffen haben, dass mein Blinddarm eigentlich in Ordnung war. Das ist doch, und mit dieser Frau bist du heute immer noch zusammen? Ja. Das ist ja, genau. Das ist ja verrückt. Was für eine schöne Geschichte für den Beginn einer Liebe. Ja, das war wirklich eine schöne Geschichte für den Beginn einer Liebe. Nur in der Zwischenzeit, wenn wir zum Thema schön sind und Liebe sprechen, meine Frau war meine erste große Liebe. Mhm. Ich bin ein vollkommen glücklicher Mensch. Ich habe meine erste große Liebe gefunden. Ich hatte sie auch aus den Augen verloren. Wir waren getrennt 14 Jahre. Wir waren geschieden. Ach so. Wir haben uns 1990 scheiden lassen und sind nach 14 Jahren der Trennung wieder zusammengekommen und sind mittlerweile schon wieder 10 Jahre zusammen. Du bist ja der Mann mit den tollen Geschichten. Und das ist die beste Entscheidung, die wir je treffen konnten. Habt ihr Kinder? Ja. Wir haben auch zwei Kinder, einen Sohn von 30 und eine Tochter von 36 Jahren. Die kennen die ganzen Geschichten auch. Natürlich. Natürlich. Das kennen sie alles. Ja. Das ist ja schön. Ja. Also, wenn das kein Liebesbeweis ist, sich auf den OP-Tisch für die Liebste zu legen, dann weiß ich nicht, was da noch kommen kann. Ja, es war vielleicht ein bisschen verrückt, aber ich habe es nicht bereut. Ja, das macht man, wenn man ganz jung ist, macht man so Sachen. Heute würde man sich das Thema überlegen, ob man das Wagnis eingehen soll. Ja. Ach, das Interessante eigentlich an der Geschichte war auch noch, dass meine Eltern mir damals gesagt haben, ich sollte um 21:15 zu Hause sein, was ich natürlich nie geschafft hätte, weil um nach 10 war der letzte Bus weg, ich hätte die Zeit nie geschafft. Und meine Eltern hätte ich nie anrufen können, dass die mich jetzt aus dem Krankenhaus abholen, weil ich mich verspätet hätte. Das hätten die nicht gemacht. Die hätten gesagt, also pass auf, Junge, wenn du schon nicht pünktlich sein kannst, dann nimm auch die 10 Kilometer Fußweg in Kauf. Aber so hattest du natürlich eine gute Ausrede, ne? Richtig. Und die mussten in der Nacht vor allen Dingen noch kommen, mir Schlafzeug bringen. Dem armen Jungen. Lieber Dirk, danke für die tolle Geschichte. Vielen, vielen Dank. Nicht und bleiben. Alles Gute und schöne Grüße an deine Frau. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Dankeschön. Tschüss. Bis dann. Tschüss. 1.38 Uhr haben wir. Und hier ist die Freier. Hallo Freier. Hallo. 56 bist du. Ja, das ist richtig. Hallo. Was hast du denn aus Liebe getan? Ja, etwas, wofür ich mich sehr, sehr schäme. Oh, erzähl mal. Ja, muss ich einfach sagen. Ich war 4 Wochen lang Stalkerin. Oh. Dafür muss man sich wirklich schämen. Ja. Wie lange liegt es zurück? 9 Jahre. Erzähl mal, was da genau geschehen ist. Ich habe mich in einen Mann verliebt und wir hatten eine Beziehung und er sagte, ne, er wäre frei. Dann wurde es aber eben also wir waren ein Jahr etwa zusammen und es wurde dann schwierig. Wir waren noch im Urlaub, aber im Urlaub meint, also das passte überhaupt nicht und er hatte dann Karten gekauft, die aber nicht für mich waren und es war so ganz merkwürdig und dann kriegte ich halt mit, also dann hatten wir uns getrennt und er hatte schon länger eine andere. Oder gar schon vor eurer Beziehung? Ja, inzwischen bin ich da sicher, aber naja gut, ich wusste es halt nicht genau und ja, ich wollte, dass er zurückkommt. Also völlig irrational und auch gar nicht, also ne, aber um zu stalken, muss man sich ja in der Regel vorher getrennt haben. Ja, wir haben uns dann ja getrennt. Wer hat sich denn da von wem getrennt? Du von ihm? Nee. Er von dir? Ja. Du von ihm gäbe ja auch keinen Sinn, wenn du hinterher wieder stalkst. Also er von dir. Ja. So, und wie hast du ihn gestalkt? Ich habe... Hallo? Freier? Freier versinkt im Orbit. Die Leitung steht eigentlich noch, aber ich höre sie nicht mehr. An der spannenden Stelle ist sie weg. Vielleicht versuchen wir sie nochmal zu holen. Hallo? Nee. Genau. Wir nehmen sie mal raus und versuchen sie nochmal zu erreichen. Derweil reden wir mit Thorsten und Thorsten ist 29. Guten Morgen, Thorsten. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo. Thorsten, schön, dass ich dich hören kann. Ja, ich freue mich auch, dich zu hören. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, was du gemacht hast. Ja, und zwar habe ich vor gut einem Jahr eine neue Liebe kennengelernt. Das ist meine jetzige Verlobte und wir hatten uns an der Fernuniversität in Hagen. Im gleichen Studiengang waren wir nebenberuflich eingeschrieben. Und ja, dann hatten wir uns erst über Facebook kennengelernt. Das war ein ganz sporadischer Kontakt. Ich wollte sagen, Fernuniversität, das ist ja eben eine Fernuniversität, da trifft man ja nicht aufeinander. Ist aber medial auch schon so vernetzt, dass man dann natürlich über Facebook oder über andere Kanäle kommuniziert mit den Mitstudenten. Das okay, ja. Ja, und dann hatten wir Kontakt über Facebook und merkten auch, dass das alles so ganz harmonisch ist und man sich gut unterhalten kann und auch mal telefoniert. Ich war zu der Zeit noch in einer Beziehung, in einer sehr unglücklichen Beziehung und auch berufliche Situation war nicht so schön. Das heißt, eigentlich die gesamten Lebensumstände nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ja, dann hatten wir uns getroffen und kurz danach hatte ich mir dann auch ein Herz gepackt und ich sag mal, alle Zelte, ich habe in einer Großstadt damals gelebt, abgebrochen und bin dann auch sehr ad hoc zu meiner jetzigen Verlobten, so in eine sehr ländliche Region gezogen. Mhm. Das heißt, im Sauerland, in so einem 300-400-Seelen-Ort wohne ich dann jetzt. Und also das heißt, was du aus Liebe getan hast, ist, dass du so schnell deine Beziehung hast fallen lassen, die alte und... Es war ja nicht nur die Beziehung, es war ja quasi, ich habe relativ schnell dann natürlich alles abgebrochen. Das heißt, ich habe ja auch eine stabile Berufstätigkeit, wo ich relativ fest im Sattel saß zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ja. Den Job hast du auch aufgegeben, um dann in diesen... Den habe ich dann auch aufgegeben, den konnte ich natürlich aus der Distanz nicht weiterführen. Wir wohnen 150 Kilometer auseinander und ich war da als Vertriebsmitarbeiter, Teamleiter tätig und hatte da auch eine feste Verkaufsregion natürlich, die ich dann am neuen neuen Wohnort natürlich nicht mehr weiter betreuen konnte. Was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, wie oft hattest du deine neue Liebe, deine jetzige Liebe real gesehen, bis du diesen großen Schritt getan hast? Das ist der Punkt, wo es nämlich jetzt ganz kurios wird. Das war nur einmal für 2 Stunden. Ach, ja, das ist wirklich kurios. Und das noch auf sehr neutralem Grund. Das heißt, ich habe ihre Wohnung noch nicht gesehen und das Dörfchen, in dem sie wohnt, noch nicht. Einmal für 2 Stunden und dann gibst du... Einmal für 2 Stunden. Deine alte Beziehung auf, die unglücklich war. Deinen Beruf auf, der dir wahrscheinlich Spaß gemacht hat. Deinen Freundeskreis auf, deine Heimatstadt oder die Stadt, in der du gewohnt hast. Und alles für sie, nach einer Stunde. Ja, nach 2 Stunden. Naja, gut, nach 2 Stunden. Das ist ja unglaublich. Da könnte man sagen, ja, Glück gehabt. Hätte aber auch bitter in die Hose gehen können, ne? Hätte auch bitter in die Hose gehen können. Und ich bin eigentlich von Natur aus ein Mensch, der sehr strukturiert vorgeht, gerade was Entscheidungen angeht. Das heißt, ich bin so eher der Planer, auch bei langfristigen Entscheidungen. Und wie erklärst du dir dann diese wahnsinnige Entscheidung? Ja, wie das Thema schon ist, es war halt aus Liebe. Ja gut, aber also bei aller Schwärmerei für jemanden nach 2 Stunden kann man ja noch nicht von Liebe reden, sondern vielleicht von berauscht, beeindruckt sein von jemandem. Ja, aber wir hatten ja vorher natürlich auch schon eine Zeit lang auf Facebook geschrieben und telefoniert. Ja. Und es zeigt mir natürlich, dass es dann doch wirklich dieses Phänomen Liebe auf den ersten Blick gibt. Vielleicht. Da bist du ja so ein kleiner Skeptiker in der Hinsicht, das habe ich ja schon mitbekommen. Nee, ich dachte gerade, in dem Fall wirklich, vielleicht gibt es wirklich irgendwie so Auren zwischen Menschen, die sich in dem Moment so aneinander pappen und man spürt das intuitiv und dann macht man solche verrückten Sachen. Ja, so ungefähr lässt sich das Phänomen auch bei uns erklären. Also ich habe selber noch nicht erlebt und ich beäugle das auch immer sehr skeptisch, wenn Menschen sich in einem Chat kennenlernen und dann nach wenigen Tagen schreiben, oh, ich liebe dich. Und also da bin ich ganz skeptisch bei sowas. Aber ich war wirklich in der Situation, dass ich es gefühlsmäßig auch schreiben musste hier. Aber vielleicht lag es auch daran, dass du in so einer sehr unglücklichen Beziehung warst. Ja, aber das war ich auch schon, ich sag mal, längere Zeit. Mhm, und hätte auch andere Möglichkeiten gehabt. Also ich habe mich ja komplett eigentlich dagegen gestellt, eine neue Beziehung anzufangen. Ich war jetzt nicht aktiv auf Partnersuche. Ja. So, jetzt seit einem Jahr in einem kleinen Ort wohnst du mit deiner Liebsten zusammen, die mittlerweile schon deine Verlobte ist. Mein Glückwunsch. Meine Verlobte ist und wir uns wird verheiraten. Na, Wahnsinn. Und jetzt wird noch kurioser, auch Nachwuchs kriegen schon. Also das ganze volle Programm. Das volle Programm, ja. Und hast du denn hoffentlich inzwischen auch in der neuen Umgebung einen Job gefunden? Da bin ich auch auf Jobsuche, beziehungsweise habe da was ganz Konkretes in Aussicht. Also die Zeichen stehen gut. Ich habe es auch mit einer kleinen Berufsauszeit verbunden, weil ich eine sehr stressige Zeit vorher, die 3 Jahre hatte, und habe ich mit einer kleinen Auszeit verbunden. Das konnte ich dann auch verkraften für einige Monate. Und also, auch eine sehr schöne Geschichte, Thorsten. Vielen Dank, dass du sie uns erzählt hast und auch an deine Freundin und Verlobte herzliche Grüße und alles Gute euch beiden. Richtig aus. Das war übrigens auch so ein gemeinsames Ritual, dass wir am Anfang deine Sendung geguckt haben. Ich habe jetzt weniger reingeschaut, dann muss ich sagen, war mir recht fremd. Nur sie hat das schon während ihrer Studienzeit immer sich angeschaut und hat mich da so ein bisschen rangeführt. Und seitdem bin ich da auch Fan von dir. Ja, das ist ja toll. Dann ist sie mir noch sympathischer. Thorsten. Muss ich noch ein Tabu brechen, weil ich habe es vorhin nicht gesagt. Könnten wir noch ein Autogramm von dir haben? Gerne. Du weißt, wir rufen dich zurück wegen der Anschrift. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Ciao. Danke, tschüss. So, jetzt sehe ich hier, es leuchtet nochmal der Name Freier. Hallo Freier. Ja. Wo warst du? Du warst plötzlich weg. Ja, die Leitung war kaputt. Ich habe noch geredet, habe gar nicht gemerkt, dass du mich nicht mehr hörst. Und zwar in der spannendsten Sekunde warst du weg. Ich habe gefragt, wie hast du ihn gestalkt? Also vielleicht, falls irgendjemand jetzt gerade mal jetzt erst eingeschaltet hat. Freier war gerade schon auf dem Sender, die Leitung ist weggebrochen. Und Freier hat gesagt, dass sie sich dafür sehr schämt, aber sie hat aus Liebe gestalkt. Und wir waren jetzt so weit gekommen, dass sie sich dass ihr damaliger Freund sich von ihr getrennt hat. Und ich fragte sie, wie hast du ihn gestalkt? Ich habe zu jeder Tages- und Nachtzeit angerufen. Bei ihm zu Hause, also er wohnte da, ist ganz schnell eben so mit seiner neuen Partnerin zusammengekommen und ich hatte die Telefonnummer und habe dann nachts und habe aber nicht gesprochen, habe einfach nur angerufen und nichts gesagt, geschwiegen. Mhm. Habe seinem Chef eine E-Mail geschrieben. Bist du noch da? Ja. Gut. Ja, ich gerade hatte ich auch erzählt und da warst du weg. Habe seinem Chef eine E-Mail geschrieben, dass er während der Arbeitszeit in Pornokino geht. Das war auch so, aber ich meine, das sollte den Chef trotzdem nicht. Also nein, das ist schon sehr gemein, das ist eine Denunziation. Ja. Mhm. Das ist richtig. Habe seine ganzen Familienmitglieder angerufen und der hatte dann die Handynummer und Festnetznummer gewechselt und ich wollte die Nummer wieder haben, also wollte ich rauskommen und habe es dann überall versucht und aber du bist nicht dahin gegangen, wo er wohnt. Nein, das bin ich nicht. Das ging immer übers Telefon. Ja. Sagst du nochmal, wie lange du das getrieben hast? Du hast es gerade schon. 4 Wochen. Das geht ja noch. Bin ich ja beruhigt, dass es nicht noch länger war. Naja, also für mich war es wie so ein Zwang in der Zeit. Und ich merkte, also ich hatte das Gefühl, erst so gar nicht da rauszukommen, aber irgendwann, also so gegen Ende dieser Zeit, hatte ich das Gefühl, so jetzt, also du hast getan, was du tun konntest, ne? Also du kriegst seine Nummer nicht mehr und er will nichts von dir und hat er sich dann irgendwie durch Polizei vielleicht oder irgendwie dagegen gewehrt? Nee, Rechtsanwalt. Also es war das war irgendwie dann auch ganz spannend. Also ich hatte ihm noch eine Mail geschrieben, eine E-Mail, und das war klar, das ist für mich die letzte. Jetzt höre ich auf. Ich kann das nicht. Und das ist auch nicht gut. Und einen Tag später bekam ich dann ein Schreiben vom Rechtsanwalt, wo dann also mir mitgeteilt wurde, dass ich das doch bitte schön zu unterlassen habe. Also mehr aber dann nicht. Keine Anzeige von ihm wiederum wegen Stalkings, das nicht. Nein. Eskalierte das dann noch innerhalb dieser 4 Wochen bei dir, dass du dann noch mehr angerufen hast und dass der Takt noch enger wurde? Also ich denke, es spitzte sich zu, es wurde immer mehr, ne? Also ich habe, wie gesagt, habe jeden, den ich erreichen konnte, seinen Bruder, seine Ex-Frau, seinen Vater, habe ich angerufen und habe dann eben auch erzählt, was er so über seinen Vater erzählt hat, was also nicht sehr liebevoll war und wo ich denke, da wird er so auch. Ja, war einfach nicht gut, ne? Also, kannst du dir das heute, du hast ja quasi selbst die Notbremse gezogen, kannst du dir heute, wo du wieder bei klarem Verstand bist, kannst du dir das so psychologisch erklären, was da in dir abgegangen ist, warum du das getan hast? Ja, also was ich heute weiß, was mir damals zwar oder im Grunde so in meinem ganzen Leben immer irgendwie so ein bisschen, also Symptome waren da, aber ich wusste sie nicht einzuordnen, aber heute weiß ich es. Ich bin oder habe, weiß nicht, wie man das nennt, multiple Persönlichkeit. Und ich denke oder bin einfach ganz sicher, dass in der Zeit einer dieser verletzten Personen, ich mal so, die Kontrolle hatte und nicht mehr. Ich, die Erwachsene. Hast du dich damals mit jemandem beraten, mit einer guten Freundin oder sowas? Danach, also. Nee, während du das gemacht hast. Ich habe das mal, ich habe das einer Freundin erzählt und also die hat dann auch gesagt, dass es nicht gut ist. Wenn wir beide damals telefoniert hätten, während du mitten in der Stalking-Phase warst, und wenn ich dir dann so ganz vernünftig und rational gesagt hätte, Freier, damit erreichst du gar nichts. Im Gegenteil, du machst es noch viel mehr schlimmer, noch viel schlimmer, als es ohnehin ist. Und der wird dich sogar noch mehr hassen danach. Hätte dich das erreicht? Was hätte das mit dir gemacht, so eine Aussage? Ich weiß nicht, ob es mich erreicht hätte. Denn das Schlimme beim Stalken ist ja, also zumindest ging es mir so, ich habe mich selbst dabei gehasst. Und ich denke, wenn du gesagt hättest, ne, das ist nicht gut und vielleicht hasst er dich, ich weiß nicht, ob das nicht meine negativen Gefühle noch verstärkt hätte. Hast du denn eine wirklich reale Hoffnung damit verbunden, nämlich dass du ihn wiederkriegst dadurch? Völlig irrational, aber ja. Ja, das ist das Verrückte, ne? Es ist völlig irrational. Wenn man es rational sieht, weiß man, dass man dann hundertprozentig den niemals mehr wiederbekommt und man tut's trotzdem. Ja. Hast du dich später bei dem Mann mal entschuldigt? Nein. Warum nicht? Ich habe mich nicht getraut. Ja, das kann man ja per Brief machen. Ich habe mich nicht getraut. Ich find's ganz gut. Ich habe ihn einmal gesehen vor nicht allzu langer Zeit. Und das war ganz spannend. Also der Mann ist recht groß, der ist über 1,90 und ich bin eher klein. Aber als ich ihn da gesehen habe, habe ich gedacht, boah, der ist gar nicht so groß. Also ich glaube, Nein, ich glaube nicht, sondern ich weiß, dass ich mich auch in den letzten Jahren sehr verändert und eben auch zum Glück, sag ich mal, entwickelt habe. Mhm. Glaubst du, dass dir sowas nochmal passieren könnte? Ja. Doch, trotz dieses Erlebnisses könnte es dir nochmal passieren? Ja, da also ich bin ganz sicher, dass wir Menschen zu allem fähig sind. Ja, das glaube ich allerdings auch. Aber man kann ja auch aus falschem Handeln lernen und ist gewappnet dann in der Zukunft. Nein. Das ist, also glaube ich nicht, dass ich gewappnet wäre, wenn ich emotional so, also ich habe ihn wirklich geliebt und es war, also für mich war er ein ganz besonderer Mann. Wie ich mich jetzt dagegen schütze, ist, dass ich keine Beziehung mehr eingehe. Ja, das ist ja auch nicht die Lösung. Naja, schon. Also ich finde schon, dass das eine Lösung ist, denn... Das ist ja ein großes Opfer, was du bringst. Ja, aber ich möchte keinem so etwas antun, also nie wieder und mir auch nicht. Mhm. Denn mir hat es auch nicht gut getan, Nein, was natürlich, er gemacht hat. Natürlich. Aber es bleibt so ein etwas trauriger Nachgeschmack, wenn man deshalb alleine bleibt. Nein. Für dich nicht? Nein, das kann ich nicht sagen. Achso, für dich ist das eine klare Sache, das hast du jetzt für dich so geregelt in deinem Leben. Ja, weil ich klar habe, also die Angst, ne, dass mir so etwas noch einmal passiert, die ist einfach da. Und dann denke ich, ist es wirklich, nun sind auch meine Erfahrungen mit Männern nicht gerade okay. Gesetzt. Also wenn das jetzt so deine Linie ist und dein Weg ist, dann soll das so sein. Ja, ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Ich bedanke mich, dass du angerufen hast und dass wir miteinander haben reden können, Freya. Ja. Alles Gute, wünsche ich dir von Herzen. Eine gute Nacht noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. Und hier ist... Der Michael, der ist 58. Guten Morgen, Michael. Ja, guten Morgen, Domian. Michael. Erstmal ein Kompliment an deine Sendung. Ich sehe sie fast jeden Abend. Dankeschön, freue ich mich. Zum Thema. Ja, was habe ich als Liebe getan? So. Ich habe 15 Jahre auf den Kanarischen Inseln gelebt, auf Fuerteventura. Nicht schlecht. Und bin aus Liebe, habe eine Frau übers Internet kennengelernt. Und bin mit zwei Koffern und einem Hund, habe alles zurückgelassen und bin zu ihr gezogen. Wohin? An die Donau. Naja, das ist auch schön, an die schöne Donau. Ja. Ich dachte jetzt, in irgendeine Region, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, also die nicht so sehr schön ist, aber Donau ist ja nun wahrscheinlich eine schöne Gegend, wo du da bist. Und habe sie nach 2 Wochen geheiratet. Ja, wie ist dieses Kennenlernen passiert? Übers Internet, über einen Single-Chat. Das haben wir ja gerade schon mal gehört, so was Ähnliches. Und wie oft hattet ihr euch irgendwie gesehen oder getroffen? Ein einziges Mal. Auch ein? Das ist ja völlig, völlig verrückt. Völlig verrückt, ja. Wo ist sie zu dir auf die Insel gekommen? Sie ist zu mir nach Fuerteventura gekommen, hat dort Urlaub gemacht. Und immerhin. Ein paar Wochen hattet ihr Zeit oder eine Woche? Eine Woche, ja. Immerhin, da konnte man sich beschnuppern. Ja. Und wir sind heute glücklich verheiratet. Wie lange liegt das alles zurück? 2 Jahre. 2 Jahre jetzt? 2,5 Jahre jetzt schon. Dann bist du von der Insel hierher gezogen und jetzt glücklich verheiratet. Ja. Wie erklärst du es dir? Du bist ja ein erfahrener Mann, dass du... dich dann so schnell entschieden hast? Das war wie eine Macht von oben, kann man sagen. Die man gar nicht weiter erklären kann? Die man gar nicht weiter erklären kann, ja. Wenn du 15 Jahre auf der Insel warst, gehe ich mal davon aus, wenn du nicht schweinereich bist, dass du da irgendwie auch was aufgegeben hast. Was hast du aufgegeben? Ich habe meine Firma aufgegeben, meinen Job, alles eigentlich. Was hast du da gemacht? Ich habe einen Flughafentransfer-Service, eine Autovermietung und Ferienhäuser vermietet. Und das hast du alles aufgegeben? Habe ich alles aufgegeben. Das klingt ja nach einer lukrativen Tätigkeit. Ja. Vermutlich hattest du auch ein Haus, oder? Ja, auch aufgegeben, verkauft. Wahnsinn. Und konntest du denn an der schönen blauen Donau dann auch wieder Fuß fassen, beruflich? Richtig, ja. War das schwer? Das hat sie mir besagt. Ich komme aus der Unterhaltungsbranche und habe da ein Tanzcafé übernommen, was ich heute noch betreibe. Das ist ja lustig. Du bist ein Tausendsasser. Du sagst, du kommst aus der Unterhaltungsbranche und hattest da aber Immobilien und Autoverleih. Ja, richtig. Also du kannst alles Mögliche machen. Du spielst auf vielen, kannst auf vielen Hochzeiten tanzen. Und da in meinem Lokal bin ich heute der Tischjockey noch. Der singende Wirt. Das sind schöne Lebensgeschichten, die ich hier heute so höre. Und deine auf jeden Fall auch, Michael. Das ist toll. Hast du manchmal heimweh Sehnsucht nach der Insel? Bis jetzt noch nicht. Man kann ja mal hinfahren wieder. Ja. Das bleibt euch ja offen. Michael, danke für deinen Anruf und auch an deine Frau und deine Liebste. Von Herzen alles Gute und schöne Grüße von mir. Dankeschön. Gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, das war unser Thema, das habe ich aus Liebe getan. In der Technik Alina Marquis. Morgen sind wir auch wieder da, morgen dann mit einer freien Themennacht. Ihr könnt wie immer ab 0 Uhr anrufen, kostenfrei unter der bekannten Nummer oder ihr mailt uns domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen 1 Uhr. Bye, bye.